SWR 2 Krimi. Ich bin angekommen. Nach 42 Jahren angekommen. Heraufgekommen auf den Boxberg. Irgendwann kommt jeder an. Steht, liegt oder sitzt, so wie ich jetzt hier, auf dem Gipfel. Erkennt den Strich, den er unter alles ziehen kann. Hat den Punkt erreicht, wo jedes Leben dem anderen zu gleichen beginnt. Jedes ein ähnlich mickriges wird, aber keins mickrig genug. Und jedes sowohl zu lang als zu kurz. Keine 10 Stunden sind es, bis die Sonne im Westen versinken wird. Am Rand. Hörspiel von Hans Platzgummer. Nach seinem gleichnamigen Roman. Oktober. Lang vor Tagesanbruch bin ich aufgestanden. Den Wecker hatte ich auf 3:45 gestellt, aber ich hätte nicht gebraucht. Oft und lang vor dem Wegsignal war ich schon wach. Konnte es kaum erwarten, bis sie mich aus der Nacht befreite. Lang lässt sich das nicht mehr verbergen. Seit Monaten ist die Elena Schertler verschwunden. Die Behörden wollen wissen, was mit ihr passiert ist. Sie werden in die Heldendankstraße kommen und mehr Fragen haben, als ich beantworten kann. Sie dürfen nicht aufhören zu fragen, das ist ihre Pflicht. Und ich darf nicht anfangen zu antworten. Es ist die meine. Ich kann uns drei nicht verraten. Die Haustür schloss sich leise hinter mir. Ich huschte die Treppen hinab und auch auf der leeren Straße bewegte ich mich nahezu geräuschlos. Im Bus Nummer 7, der mich vom Bahnhof hinauf ins Gebirgstal brachte, blickte ich hinaus in die Dunkelheit. Durch das Spiegelbild eines Mannes, der sich auf seinem Weg befand, blickte ich hindurch. Am Fuß meines Berges angekommen, betrat ich den einsamen Weg, der mich hinein in die schwarzen Wälder und den langen Serpentinen hinaufführte. Auch ohne Taschenlampe hielt ich einen zügigen Schritt. Über Steine, Wurzeln, Wiesen und Bäche hinweg, dem Ziel entgegen. Manchmal verlor ich den Halt, stolperte über eine Wurzel, glitt auf einem glitschigen Stein aus. Nun aber sitze ich auf diesem Felsen, keinen Schritt vom Abgrund entfernt. Die Elena mit ihrer Höhenangst hätte ja nicht verweilen können. Direkt vor meinen Augen bricht der Boxberg ab, senkrecht hinunter, bis er in tiefer gelegenen Wäldern verschwindet. Die Elena liebte die Berge, die Wälder. Doch Steilwände hat sie immer gemieden. Wieso mich meine Mutter wohl Gerold nennt? Der Herrscher mit dem Speer. Als ahne sie das Töten, das sie mit mir in die Welt setzt. Weil sie mich als 21-Jährige im Bauch trägt und entscheidet, mich auszutragen. Wie hinderlich auch das bald für Geschäft sein muss. Unzählige Bergkuppen in der Ferne, vor meinem steinernen Hocker. Ein wenig Schnee ist auf sie gekippt. Genau bis dorthin, wo das Schmutzweiß der Gebirge ins Schmutzweiß der Höhenluft übergeht, habe ich es geschafft. Welcher Freier geht denn schon zu einer Schwangeren? Gut, manchen ist alles egal. Mein Vater war wohl so ein. Irgendwann aber dann bin ich ja zu groß im Mutters Bauch. Da muss es ja jeder sehen, der im Schritttempo die Betonstraßen entlangfährt und Ausschau hält. Als ich dann draußen bin, wäre ja theoretisch wieder Platz in ihr. Für andere. Aber in ihr ist dann überhaupt kein Platz mehr. Jedenfalls nicht für Irdische. Weil sie nicht mehr an der Betonstraße arbeitet, sondern in einem nicht weit von dort entfernten Kloster und Pflegeheim, wo sie Alte und Kranke pflegt und dreimal am Tag mit ihnen betet. So war das mit den Südtirolerinnen, sagte man. Wir wussten nicht, wo sie hingehörten. Mal zu den Faschisten, mal zu den Nazis, mal zu den Widerstandskämpfern. Nicht deutsch und nicht nicht-deutsch waren sie. Mal hier, mal da. Meine Mutter auch. Gerade gab sie ihren mädchenhaften Körper nach irgendwelchen Schweizern hin, die über die Grenze kamen, weil Schillingfrauen billiger waren. Da stellte sie sich kurz darauf dem lieben Gott zur Verfügung und pflegte die Männer, die sie hätte hassen sollen. Ein frommer, keuscher, dienender Alltag. Bei meiner Geburt hat sie damit begonnen. Nichts erhält je eine ähnliche Bedeutung für sie. Ach, ich, der Sohn nicht. Das wäre meine Schuld. Zuerst fällt mir es freilich nicht auf. Es ist, wie sie ist. Kein Vater da. die Mutter ständig bei Gott und den Alten und Sterbenden. Ich fange an, mir die Welt selber zusammenzubasteln. Je älter ich aber werde, desto verwunderlicher kommt mir die Mutter vor. Jahre dauert es, bis sie zu ihrer Vergangenheit steht. Die Gerüchte, die in der Siedlung die Runde machen, sind erdrückend geworden. Du hast keinen Vater. Es tut mir unendlich leid. Ich bin es für meine Sünden Tag für Tag. Mehr kann ich nicht tun. Der Herrgott hat so gewählt. Wieso soll uns so etwas wählen? Das sind Sachen, die können wir nicht verstehen. Auch wenn wir erwachsen sind. Gleich allem auf ihn vertrauen müssen wir. Von dem Moment an habe ich gewusst, was es heißt, wenn die Kinder mich Hurensohn nannten. Der erste Tod, mit dem ich konfrontiert bin, der tritt so still und heimlich in mein Leben, dass ich ihn jahrelang fast nicht bemerkt habe. Eines Tages trägt man unseren Nachbarn, den alten Herrn Gufler, mit den Füßen voraus aus unserem Wohnhaus. Niemandem ist aufgefallen, dass er seit mindestens einem Jahr tot war. Im Lehnstuhl ist er mit aufgesetztem Kopfhörer vor dem Fernseher eingeschlafen und nie wieder erwacht. Vertrocknet. Vom Ton des Fernsehprogramms beschallt, nur wenige Meter von uns entfernt. Unzählige Male muss ich im Stiegenhaus an der Gufflerschen Mumie vorbeigegangen sein. Meine Hand an der Wand, hinter der die Totenkammer lag. Schon zu Lebzeiten war dieser Lehnstuhl Herrn Gufflers angestammter Platz gewesen. Jahrelang war der Lärm des Fernsehers durch die dünnen Wände des Wohnblocks gedrungen und irgendwann hatten die Nachbarn dann zusammengelegt und dem Gufler den Kopfhörer gekauft. Dann hörten wir nichts mehr von dem Alten. Eines Nachts werde ich von einem Knall geweckt. Einbrecher, die in der Wohnung des alleinstehenden Pensionisten wohl Wertsachen vermuten, brechen Herrn Guflers Wohnungstür auf. Vielleicht hat man so einen Tipp bekommen, dass er früher beim Juwelier gearbeitet hat. Womöglich ist ihnen auch gar nicht aufgefallen, dass sie zu Grabräubern wurden. Am nächsten Morgen entdecken die Mutter und ich die offenstehende Tür. Herr Gufler, alte Nonno bei Ihnen. Eine modrige Geruchsmischung aus Staub und Menschenstaub drängt uns in die Nasen. Schnell weiß die Mutter, die Mumie von einem Schlafenden zu unterscheiden. Als erstes dreht sie, wie sie eh tun wird, den Fernseher ab. Geh aus, sie da, Gerold. Das ist nichts für dich. Ich habe überhaupt den Toten schon im Blick. Seine vertrocknete Hand über der Fernbedienung. Das verästelte Netzwerk aus Falten, das vom eingefallenen Mund ausgehend sich in alle Richtungen erstreckt. Als wäre der Herr Gufler zu einem in die Ewigkeit gedehnten erstarrt. Ich kann sagen, dass der erste Tote meines Lebens der schönste, der zufriedenste war, mit dem ich hier zu tun hatte. Bald treffen weitere Nachbarn ein. Ein wenig später die Polizei und der Krankenwagen. Plötzlich interessiert sich ja jeder für den Tutanch Gufler, wie wir ihn in der Folge nennen. Nur zu gern würde ich ihn angreifen, um zu sehen, ob er auf die leichteste Berührung hin zu Staub zerfällt. Ich stelle mir seine Konsistenz wie altes Pergamentpapier vor. Meine Freunde denken eher an brüchiges, ausgetrocknetes Leder oder meinen, er sei klebrig wie Schuppen oder fasrig wie ein Spinnennetz. Der Peter Innerhofer behauptet, dass man mit dem Finger in ihn hineinbohren und direkt ins vertrocknete Herz greifen kann. Er schlägt vor, dass wir Gufflers Fernsehsessel in Besitz nehmen und im Heizraum im Untergeschoss des Hauses aufstellen und gegen eine Gebühr sollen wir die Kinder von außerhalb der Siedlung drauf Platz nehmen lassen und reich werden mit der Attraktion. Es kommt. Die Mutter und ich bewohnten eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Südtiroler Siedlung. Keinesfalls nur ausgewanderte Südtiroler wohnten da. Türken und ihre Slawen hatten sie drunter gemischt. Alle blieben für sich. Miteinander mochten sie nicht. Gemeinsam war uns, dass wir den örtlichen Dialekt nicht authentisch imitieren konnten. Bei meinen Freunden und mir, da hörte man das Tirolerische durch. Aber wenn wir besser Deutsch konnten als die Nachbarn aus Anatolien oder vom Balkan, waren wir außerhalb der Siedlung, kaum öffneten wir den Mund, das gleiche Gesocks wie sie. Südtiroler Siedlung halt. Oder einfach nur Siedlung. Tagsüber kriechen wir dann aus den Häuserblocks, die von den Nazis Anfang der 40er Jahre überall in Westösterreich errichtet worden sind, nachdem der Hitler und der Mussolini Abkommen unterzeichneten. Von den Nationalsozialisten geduldet, von den Faschisten vertrieben, irgendwo dazwischen blieben die deutschsprachigen Südtiroler hängen. Ich einer von ihnen, wenn auch nachgeboren. Eine Zerrissenheit ist es, die dieses Uns kennzeichnet, das dadurch noch lange kein Wir wird. Zerrissen bin ich. Ein Siedlungskind bin ich. Und Siedlungskinder bleiben unter sich, mit der durchsichtigen Mauern abgesondert vom Rest des Landes. Innerhalb unserer Zone, da trugen die Straßen Namen wie Salona Straßen, Mechana Straßen, Bozner Straßen. Das sollte den Südtiroler Optanten ein Gefühl von Heimat geben, hatten sich die Nazi-Architekten wohl gedacht. Oder sie hatten sich überhaupt nichts überlegt. Noch eine Scheiße hingestellt, die überall gleich aussahen, dazwischen Wege asphaltiert und sie aus Mangel an Fantasie nach Südtiroler Städten benannt. Eine Straße, die nach dem Kaff benannt war, aus dem meine Mutter kommt. Glohns im hintersten Finchka. Das gab's nicht. Obwohl ich es erst als Erwachsener flüchtig kennenlernte. Komme ich aus Glohns. Es ist nicht zu übersehen. Jeder dort schaut aus wie mein Großvater und der schaut aus wie ich. Unbestreitbar glich ich ihm. Glich ich ihnen. Den Glohns an. Charakterstark waren sie, die Finchgauer Gene. Wie mein Großvater sagte, ja. Er sah ziemlich den miesesten Charakter hatte, den man sich vorstellen kann. Mein bester Siedlungsfreund, der gute Senona und ich, wir wissen uns in der Siedlung zu behaupten. Auf die kleineren von den anderen Banden dreschen wir ein. Und für die Größeren rennen wir davon. In der Salonastraße, unserem Territorium, da finden wir so eine Art unsichtbare Schreckensherrschaft. Wir kennen alle Verstecke, jedes Gebüsch, die Tunnel- und Hauseingänge. Aus dem dunkelsten Heizraum aus kann der Guido ein U-Hackerle auf die Schläfen von Passanten platzieren. Aus dem Nix außer werden sie beschossen, schauen sie fluchend um und werden von einem weiteren U-Hackerle getroffen. Flüchten schließlich. Eines Tages fiel eine unserer Zielpersonen um und blieb liegen. Danach verlegen wir uns drauf, den dreckigen Ball in die Wäsche zu schießen, die auf die Wäschestange zwischen die Häuser hängt. Ich meine, sind wir für die Italiener. Und die Italiener sind schließlich die besten Fußballer auf der ganzen Welt. Oder wir sitzen auf einem Klettergerüst am Spielplatz und stopfen den restlichen Tabak aus die Zigarettenstummel, die wir auf dem Heimweg von der Schule von Gehsteig glauben, in eine kleine Pfeife. Genüsslich Zimmer abwechselnd an der trockenen Mischung. Wir inhalieren, wir husten, wir schwärmen von dem Geschmack. Aber der kräftigste der Senonas, ein Kerl wie ein Baumstamm. Oder ein Baumstumpf eher. Fest im Boden verankert. In der Turnhalle des Karatevereins, dem wir bald beigetreten sind, da nimmt er Anlauf und rennt die Wand halb zur Decke hoch, um sie dann mit dem Rückwärtssalto zurück auf den Boden fallen zu lassen. Das macht bei allen Eindruck. Alle applaudieren. Nichts konnte den Guido Senona umhauen. Hätte er bloß den Unfall nicht gehabt. Der Sascha Jovanovic, der Anführer von der Merano-Bande, der stirbt lang vorher. Aber da ist der Peter Innerhofer hier noch am Leben. Der Sascha ist auf dem Pfeiler bei der Autobahnbrücke über das Auge gekraxelt. Dann hat er das Gleichgewicht verloren. Bumm. Ob die anderen Meraners da auch gekraxelt sein? Die werden sich ja nicht getraut haben. Sicher nicht. Seien ja keine Südtiroler. Eben. Südtiroler kennen keine Höhenangst. Jahre später verlegte der Peter mit einem Kollegen auf einer Baustelle Kabel über so eine Hochspannungsleitung. Vermutlich waren die beiden angesoffen. Nach der Mittagspause jeder im Baugewerbe. Sobald der Peter mit dem Draht in Berührung kam, durchfuhren 15.000 Voltschläge sein Körper. Er schrie und zuckte, konnte sich aber seinen eigenen Kräften dem Stromkreis nicht mehr entreißen. Er glüht, seine Haut, seine Haare. Er brennt eine entsetzliche Ewigkeit. Sein Körper ein zuckender Kabelstrahl. Der Kollege ist klug genug, den Peter nicht mit der Hand aus der Elektrokution reißen zu wollen. Er entdeckt ein Holzbrett, das an der Wand lehnt und rennt darauf zu. Ob's für den Peter, da wäre er noch Notiz von der Außenwelt nahm, wirkte, als würde sein Kollege panisch flüchten und ihn seinem Schicksal überlassen. Mit dem Brett trischt der Kollege auf den Peter ein. Er will ihn aus dem Stromkreis schlagen und knüppelt den bereits Zerstörten nieder. Irgendwann zersplittert Peters Arm und der Stromkreis ist unterbrochen. Zu spät freilich. Viel zu spät. Bloß leblose Teile meines einst draufgängerischen Freundes liegen auf dem Boden. Ausgebrannt, zerbrochen. Liegen vor dem Kollegen, der nun selber zusammenbricht und am liebsten nie wieder aufstehen wird. Irgendwann wird er wie Peters Überreste weggetragen. Die Leiden des Toten haben ein Ende, die des Überlebenden beginnen erst. Anfang der 80er wird es gewesen sein. Wie 12, 13. Landauern. Die Mutter wie üblich bei der alten Kranken- und Glaubensarbeit. Sie läutet an der Tür, mir einfach gleich. Aggressiv. Es sei so unerhört heute, dass sie nicht sofort aufsprang. Sobald sie öffnete, trat der alte Mann wie selbstverständlich über die Schwelle. Hörte nur nie davor gesehen. Kleine Augen lagen tief in seinem braun gebrannten Reptiliengesicht. Herausfordernd und einladend zugleich musterte mich. Mit seiner rechten Hand drückte er am Stand in der Diele, die meine so fest, wie Männer Hände zu drücken haben. Du bist also der Gerold. Hat dir die Maria nie nichts von mir erzählt? Der Monarch? Ja, ich bin's. Ja, irgendwann wird sie wohl noch etwas von mir gesagt haben. Deine Großeltern sind schon lange nicht mehr ein Teil von uns am Leben. Die Großmutter ist in den Süden zurück, wo sie hergekommen ist. Dein Großvater ist allem schon weg gewesen. Ein Wanderarbeiter, Mineur. Zuerst im Berg und dann im Tunnelbau. In ganz Südtirol hat er Sprenglöcher in die Berge gebohrt, in Kärnten und Nordtirol. War er weg, war es besser, als wenn er daheim war. Mehr musst du nicht wissen. Komm, setz mal in die Kuchel und mach ein Bier auf, Gerold. Ja, wer freust dich aber nicht mitzusehen? Er atmete schwer und schnippte mit den Fingern Richtung Kühlschrank. Wir hatten aber kein Bier. Was? Schnaps hab's auch keinen? Früher hat die Maria gewusst, wie sie mich zu behandeln hat. Er war allmals da, wenn ich gekommen bin. Es tut mir leid. Ja, geh halt in den Laden und hol was. Keine Angst, die läuft schon nicht weg. Jetzt, wo ich schon einmal da bin. Er rannte zum Kreisel ums Eck. Am liebsten wäre er fortgerannt. Und nimmer zurückgekommen. Felber Tauerntunnel habe ich mitgebaut. Die Monarchen haben es mich geheißen. Bei den ganzen Tunnels. Und die Mädel haben brav auf mich gewartet. Allen, wenn ich von der Baustelle heimgekommen bin, haben sie sich gefreut. Alle beide. Die Alte und die Junge. Zweimal an dem Tag ging ich dem Großvater noch ein Bier holen. Dann hatte ich kein Geld mehr. Ging einfach weg. Nimmer zurück. Soll er da daheim sitzen bleiben und auf seine Tochter, seine frische Maria, warten. Knapp 2 Jahrzehnte hatte sie sich vor ihm verbergen können. Jetzt war er zurück. Hat er dich angefasst? Nein. Oh. Er hat dann aber den beim Bau vom Pfändertunnel. Er wohnt in einem Container am Berg. Es wird nicht allzu lange dauern. In 1-2 Jahren ist der Tunnel fertig und dann wird er weiterziehen. Nach Deutschland vielleicht oder zurück nach Tirol. Bitte, versprich mir, dass du ihm keinen Wohnungsschlüssel gibst. Irgendwann wurde der Großvater auf eine andere Baustelle versetzt. Nach Osttirol, weit weg. Eine Weile war dann Ruhe. Fast habe ich es geschafft, ihn zu vergessen. Aber zur Mitte der 90er Jahre kehrte er mit seiner Stablung zurück. Jetzt war er so krank, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Er zog bei uns ein, das war sein angestammtes Recht. Er schlief in meinem Kinderbett, spuckte Blut und Schleim, verfügte frei über die Mutter, die nichts anderes konnte, als sich um ihn zu kümmern. Die Silikose war ein Begriff, ihn niederzustrecken. Seine Selbstheiligkeit, aber die war ungebrochen. Es geht ihm nicht gut, dem Armen. Der Großvater weist sie ab, wenn sie ihn pflegen will. Doch die Mutter kehrt unermüdlich zu ihm zurück. Ich versuche mich nicht einzumischen. Ich wohnte mittlerweile bei der Elena und vermiete es in dieser Lohnerstraße zu gehen. Alles dort gehörte ihm, auch die Mutter. Alles unterlag seinen Kommandos. Er hätte das Leben eines Mannes geführt und würde wie ein Mann sterben. Sie niemals rechtfertigen müssen, sie nie entschuldigen. Nix. Seine Tochter tut, was sie als Kind zu tun gelernt hat. Sie gehorcht und hält still. Ich schwöre, dass ich eingreifen muss. Der Mama zuliebe. Die Elena freilich lernte ich nicht in der Siedlung kennen. Jemanden wie sie hatte noch nie in den Südtiroler Häusern gesehen. Sie strickte ihre Jacken und Miniröcke, nicht ihre Kleider, nicht ihre Haare selber. Ich schaute der Fetzenfrau an der Seepromenade nach. So zierlich sie war, so unverwüstlich wirkte sie zugleich. Als Jugendliche hatten der Guido, der Peter und ich uns ausgemalt, wie die Frau, in die wir uns verlieben würden, zu sein hatte. Und einstimmig meinten wir, dass sie vor allem eins besitzen musste. Mut. Der Guido und der Peter fanden bis an ihr Lebensende keine Frau, die ihren Vorstellungen entsprach. Mir aber lief sie plötzlich über den Weg. Und ich konnte nicht anders, als sie zu bestaunen. Was schaust du mir denn so bescheuert an? Ich kann nicht anders. Wirklich, es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Dann begleite mich in die Stadt und erzähl mir, was siehst, wenn du so ein Glotzer bist. So begann es. Mit dem Spaziergang am See. Und so kreisen um die kleinen und großen Dinge. Das bis in den Mai reichte. Wir schlenderten die Hafenmauer entlang. Passanten fütterten Enten mit altem Brot. Eine Schwanenfamilie beanspruchte die Brocken für sich. Möwen fingen Brotstücke in der Luft ab. Und wer warst du am liebsten in der Kette von Tieren und Menschen? Ich hab getrennte Enten am Rand. Wieso das? Weil ich mit den anderen nichts zu tun haben will. Ich sagte das nicht, um ihr zu gefallen, sondern weil ich wusste, dass sie es verstand. Wir suchten flache Steine und ließen sie über die Wasseroberfläche springen. Ich versuchte einen Metzgerstich, einen möglichst hohen Wurf, bei dessen Aufprall der Stein geräuschlos ins Wasser sticht. Beinahe hätte der Stein die Ellen am Kopf getroffen. Du bist aber ein schlechter Schütze. Was hättest du getan, wenn er mich getroffen hat? Mir entschuldigt. Ja, wenn ich umgefallen und bewusstlos liegen geblieben war? Hatte die Rettung gerufen. Warst du ins Krankenhaus mitgekommen oder angehauen? Mitgefahren natürlich. Und bei dir sitzen geblieben, bis du wieder aufgewacht warst. Ein Nachmittag kurz vor Weihnachten 1994. Kalt, aber nicht kalt genug. Überall grauer, nasser Matsch. Ich hatte dem Bedürfnis nachgegeben, nach der Mutter zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ich sperrte die Haustür auf, ging die Treppe rauf in den zweiten Stock, vorbei an der alten Kuflerwohnung, die längst von 9 Metern bewohnt war. Mama? Bist du da? Ich bin's. Ein Husten aus meinem ehemaligen Zimmer. Ein Röcheln. Ein rasseltes Geräusch, das nach einem Hohlraum klingt, am feuchten schwarzen Loch. Tut er das, um auf sich aufmerksam zu machen? Die Tür zum Kinderzimmer ist angelehnt. Vorsichtig schiebe sie auf. Der Großvater im Bett. Er scheint zu schlafen. Dämmert vor sich hin wie draußen der Tag. Die Mutter hat ihm einen Topf mit Wasser und Eukalyptusöl auf die Heizung gestellt. Ich wandte mich ab und ging leise ins Badezimmer. Da zog ich die Socken aus, um barfuß eine bessere Bodenhaftung zu haben. Dann nahm ich das Handtuch, das nach dem Großvater stank, faltete es mehrfach, trug es mit beiden Händen vor mir gespannt ins Kinderzimmer und näherte mich dem Mann, der auf meinem Bett lag. Wehrlos, aber nicht unschuldig lag er vor mir. Der Alte ist mir ausgeliefert. Insgeheim wünsche ich ja, dass er die Augen aufschlägt. Doch noch tut er es nicht. Einige Sekunden lang halte ich das Handtuch über ihn. Nehme Maß. Ich fühle, wie dieser Augenblick mir ganz allein gehört. Dann presse ich es mit einer ruckartigen Bewegung so fest ich kann auf seinen Mund und seine Nase. Ich bindelte, wie ich es als Karateka gelernt hatte. Meine gesamte Kraft auf die Fläche unter meinen Handballen. Ich ließ den Atem zirkulieren und zog die Energie über die Füße aus dem Boden. Ein Zucken durchfährt den Großvater, als er sein Ersticken erkennt. Er beginnt sich heftig zu winden und zu schütteln. Ich lasse mich nicht mehr eindrucken und drücke ihn mit konstanter Gewalt ins Bett rein, in dem ich jahrelang geschlafen habe. Todesangst durchrast ihn jetzt. Er schlägt die Augen auf, versucht zu schreien, Durch das Handtuch dringen erbärmlich dumpfe Geräusche. Er winselt, fleht mit allem, was ihm bleibt, zittert bis in die Zehen. Unglaublich starren seine dunklen Augen mich an. Er versucht, mit mir in Kontakt zu treten. Mein Erbarmen ist seine einzige Hoffnung. Ich aber erwidere seine Blicke nicht und erhöhe den Druck. Er versucht, mich mit den Händen zu packen, schlägt mit den Beinen nach mir. Wütende Versuche, mich abzuschütteln. Aussichtsloser Widerstand. Dennoch, im letzten Aufbäumen entwickelt der Großvater überraschende Kraft. Ich muss so fest zudrücken, dass ich riskiere, sein Kiefer zu brechen. Irgendwann erschöpfte sich die Gegenwehr des Mannes unter mir. Meine Kräfte versagten. Die Augen wurden leer. Sie blieben auf mich gerichtet, aber sie sah mich nicht mehr an. Sein Körper sackte in sich zusammen, bebte er letztes Mal und blieb schlaff auf dem Bett liegen. Kurz warte ich ab, dann hebe ich das Handtuch von seinem Gesicht. Auf der Unterseite kleben Spucke und Schleim. Ich werde es waschen müssen, bevor ich die Wohnung verlasse. Sorgfältig streiche ich das Leintuch unter dem Toten glatt, bette das Kissen unter seinem Kopf auf, mache die aufgewühlte Decke zurecht. Dann lege ich seine Arme und Beine so, wie sie gelegen sind, bevor ich gekommen bin. Ich hinterlasse einen Schlafenden. Als wäre der Großvater friedlich im Schlaf gestorben. Endlich hat der Herrgott einen Erbarmen gezeigt und ihn zu sich geholt. Willst nicht sein Grab suchen, Gerold? Guido wurde, sobald er die Schwarzgürtelprüfung bestanden hatte, erster Senpai unseres Karatevereins. Bei Ehre, aber in erster Linie Arbeit. Der Senpai musste aushelfen, anpacken, was immer der Sensei befahl. Konzentriert und ergeben musste er als Vorbild dienen. Guido hatte wenig Lust drauf. Er begann immer häufiger, das Training zu schwänzen. Ich glaube, er hat mit dem Karate abgeschlossen. Kein Wunder. Irgendwann sollte es aus dem Prügelalter mal heraus sein. Und selten habe ich so einen unsympathischen Typen bei euren Lehrer gesehen. Das ist ein Japaner. Und du bist offensichtlich ein Rassist? So habe ich das nicht gemeint. So klingt es aber. Mit der Abkehr vom Karate verloren der Guido und die uns dann allmählich aus den Augen. Er hatte verschiedene stark geschminkte Freundinnen, denen ich aber nicht abgewinnen konnte. Die Elena wiederum konnte Guido nicht wirklich leiden. Ein bisschen auch primitiv ist er schon. Die Vorstellung, mein halbes Leben mit einem Primitivling verbracht zu haben, das kränkte mich. Das passt schon, dass ihr Jugendfreunde seid. Aber irgendwann musst du auch einsehen, wo die Grenzen sein. Guido hörte mit dem Karate auf. Jetzt quälte er sich mit seinem Mountainbike Bergstrecken hoch, bis er sich übergab und zittrig am Boden liegen blieb. Den Rest der Freizeit verbrachte er im Fitnesscenter. Wie eine Droge. Die tägliche körperliche Verausgabung. Ich habe mich gefragt, wie lange das gut gehen kann. Was kommen würde, wenn sein Körper eines Tages über Anstrengungen verweigert. Im Sommer 98 erreicht mir sein Anruf. Bin allein zu Hause, plötzlich Guidos Stimme an meinem Ohr. Er kannte sie zuerst gar nicht. So fern und schwach klang sie. Mechanisch. Wie eine Maschine, der mir das Sprechen beigebracht hat. Guido, bist du das? Gerold. Was ist denn passiert? Guido? Was ist denn mit dir? Glucksende Geräusche. Ich habe einen Unfall gehabt. Von unregelmäßigen Pausen durchzogen. Pausen, die mehr als das Gesprochene sagen. Wo bist denn du? Daheim. Mit dem Fahrrad dauert es keine 10 Minuten. Bis sie vor der Eingangstür des Violett-Kran-Wohnblocks stand, bei Guido klingelte. Er eilte die Treppe zum zweiten Stockwerk hoch. Eine Schattenversion von Guido bedeutete mir einzutreten. Zwei Röhren, mehrere Schläuche und Verbände waren an seinem Hals befestigt. Darüber eingefallenes Gesicht kam wieder zu erkennen. Baustell. Donnern. Vor 5 Wochen. Es war heiß. Ich habe einen Durst gehabt. Grüne Flasche. Römerquell, Etikett. Wieder? Vielleicht ist es einfacher, wenn du was aufschreibst. Weiß nicht, wer dich da hingestellt hat. Ob man nichts denkt. Hab einen großen Schluck genommen. Nie in meinem Leben habe ich den Grüdersen ohne Weinen gesehen. Nicht, wenn er als Kind von der Marano-Bande gefangen und gefoltert worden war. Nicht, wenn einer unserer Bekannten gestorben war. Nicht, als er die Karateprüfung verpatzte, auf die er sich so lange vorbereitet hatte. Aber jetzt, wenn er sie abmühte, mir zu beschreiben, wie sich der Schluck jetzt in der Industrielage angefüllt hatte, den er statt Mineralwasser getrunken hatte, war den Tränen nah. Tiefer Ekel stand in seinen Augen. Ekel vor dem Gift, vor dem unbedachten Moment, vor sich selbst. Ein Fehler hatte von einer Sekunde auf die andere sein Leben zerstört. Summer Spezial L5. Summer Spezial L5. Ich kannte diese Reinigungsflüssigkeit von meinen eigenen Arbeiten am Bau. Hochkonzentrierte Lauge, Natriumhydroxid. Sie wurde in weißen Plastikcontainern aufbewahrt, immer mit einem orangenen Warnhinweis versehen. Wie konnte jemand eine dermaßen giftige Substanz in eine Mineralwasserflasche füllen? Wie Lava im Mund. Feuer, das sich nicht löschen lässt. Immer noch brennt's. Ein Augenblick nur berührte die Lauge Guidos Rachen. Es reichte aus, um ihn für immer zu deformieren. Dem sofortigen Tod durch Herzversagen war der Guido entgangen. Unglückliche Fügung wohl. Denn unabänderlich sind sein Kehlkopf, seine Zunge und Speiseröhre verätzt. Auch die Verletzungen der Luftröhre sind unumkehrbar. Seh, wie der Guido ist, bleibt am Leben. Aber nichts mehr wird je sein, wie es war. 5 Wochen nach dem Unfall wirkt es. Er versuche noch immer, das Reinigungsmittel auszustoßen. In einem Krankenhaus ins nächste karte man hin. Mehrfach wurde operiert. Künstliche Röhren wurden eingesetzt, durch die der Guido beatmet und ernährt werden konnte. Die tägliche Nahrungsaufnahme über spezielle Sonde dauerte von nun an 5 Stunden. Der Guido hatte bereits deutlich an Gewicht verloren und würde weiter abnehmen, bis er die kritische Marke unterschritt und eine Woche lang intravenös ernährt werden musste. Wieder und wieder würde sich dieser Rhythmus wiederholen. Einmal im Monat musste der Guido sich unter Vollnarkose die Speiseröhre dehnen lassen. Ein schmerzhafter, langwieriger Eingriff. Und in absehbarer Zeit stand die Operation an, bei dem entweder der Kehlkopf oder die Speiseröhre entfernt werden musste. Fast jeden Tag besuche ich den Guido. Beginne die Besuche und die Ohnmacht zu verabscheuen. Ich versuche, meine Gefühle zu verbergen und der Situation irgendetwas Positives abzugewinnen. Meistens aber sitzen der Guido und ich stumm nebeneinander, starren in den Fernseher, schauen zu, wie die Zeit vertröpfelt. Eine Sportsendung nach der anderen. Der Guido wollte nichts anderes mehr sehen, nichts anderes mehr tun. Alles außer den Leichtathletikwettbewerben, den Radtouren oder Golfpartien, die im Fernsehen gezeigt wurden, war ihm egal. Wow, der ist aber weggeflogen. Ich kenne mich nicht mit Golf aus. Aber sogar ich habe gesehen, dass der Schuss des Schotten weit über sein Ziel ausgeschossen war. Meine Kommentare und diese nichtssagenden Fragen, die ich stelle, das widert mich an. Diese Oberflächlichkeit, in die wir rutschen, weil wir die Wirklichkeit nicht mehr ertragen. Bald redete ich mit ihm wie mit dem Geisteskranken und hasste mich dafür. Aber gegessen, geschlafen habe, fragte ich in einem Ton, in dem man zu Kleinkindern spricht. Du, darf der Spieler die Linie überhaupt überschreiten? Mit meinen Fragen entriss ich dem Guido ein zusätzliches Stück Menschenwürde. Mit einem Schluck Industrielauge war sein Leben jeglichen Inhalts beraubt worden. Und nun half ich mit, die Reste seiner Existenz auszuhöhlen. Ich schaltete den Fernseher aus. Ich setzte mich zum Guido. Wir müssen reden. Der Guido dreht sich zu mir und schaut mir in die Augen. Es ist, als würde er das zum allerersten Mal tun. So kann das nicht weitergehen. Wir müssen was unternehmen. Der Guido blinzelt nicht. Wer blinzelt, hat Angst vor dem Tod, habe ich einmal gelesen. Aber ich blinzel nicht. Wir müssen was tun. Ich spüre, wie lange der Guido auf den Moment gewartet hat. Seine Augen stimmen zu. Der Kopf war unmerkliches Nicken. Er hebt seinen Arm und drückt die Sprechkanne. Was? Hä? Okay. Wer dann? Es klang in keiner Weise so, wie ich dieses Wort aus dem Karateunterricht kannte. Mit voller Kraft mussten wir es brüllen. Wann immer es von uns erwartet wurde. Es lag eine größere Überzeugung in diesem Wort, als ich je zuvor darin vernommen hatte. Os. Mehr muss der Gute nicht sagen. Jetzt weiß ich, dass er bereit ist, auszubrechen. Meine Armbanduhr piepst. 15 Uhr. Ungefähr zumindest. Seit dem Tod von der Ellen habe ich die Armbanduhr nicht mehr gestellt. Die Ellen und ich konnten keine Kinder bekommen. Ich weiß nicht, woran es lag, womöglich an mir, aber es störte mich nicht sonderlich. Ich hatte nie die Absicht, Vater zu werden. Ich kannte Väter nicht, aber was ich von ihnen kannte, das mochte ich nicht. Das Leben schien ohne sie besser zu funktionieren. Die Ellen aber, die wird ab einem gewissen Zeitpunkt von einer Unrast heimgesucht. Immer auffälliger blickt sie Babys hinterher. Noch hält unsere Liebe, aber Elenas Blick auf das negative Ergebnis der Schwangerschaftstests, das entgeht mir nicht. Irgendwann wird sie nachzuforschen beginnen, warum sie kein Baby empfängt und wer weiß, was unternehmen. Ich schob dieses irgendwann von mir weg. Es gab Dinge, das war meine feste Überzeugung. Die regelten sich von selbst. Und letztendlich behielt ich damit recht. Elenas Kinderwunsch regelte sich von selbst. Der Guido neben mir auf dem Sofa im Halbdunkel seines Zimmers. Ein Schattenmensch in seiner Schattenwelt. Nur aus dem Badezimmer dringt der matte Lichtstrahl. Allein kommst du da nicht durch. Niemand kennt das. Der Guido schweigt. Hört genau hin jetzt. Wartet, bis ich weiterrede. Weiterdenk. Gibt's eine reelle Chance, dass die Umstände sich in absehbarer Zeit ändern? Der Guido schüttelt den Kopf. Die Operation am Kehlkopf. Ein Schnitt des... Mitten im Satz unterbricht er mich. Ich will sterben. Im Leben kann dem Guten immer geholfen werden. Nur den Tod hinein kann ich ihm helfen. Helfen? Es ist einfach. Ich sag nichts. Nick nur langsam. Ich weiß, was kommen wird. Kommen muss. Und in gewisser Weise bin ich erleichtert. Ich bin kein Monster. Wer sich ein Urteil über mich bildet, soll nicht vergessen, dass Gerechtes nicht sein kann. Über andere zu urteilen, ist immer bloß selbstgerecht. Der Guido und ich haben sorgfältig alle Spuren beseitigt. Niemand hat je von meiner Beihilfe erfahren. Auch die Elena nicht. Wen hätte es schon interessiert? Schließlich war allen recht, wenn Guido Senonas Leben endete. Und vollendet wurde, was mit dem Schluck L5 begonnen hatte. Du musst die Beatmungsreihe und meinen Mund zu halten. Einen Todkranken in den Tod zu schieben, ist keine Zauberei. Das weiß ich selber. Guidos Tod wurde nicht als Kriminalfall behandelt. Auch Großvaters Tod nicht. Menschen verschwinden. Mit jedem Augenzwinkern fällt auf der Welt der Mensch tot um, oft genug unbemerkt. Unauffällige Leben vergehen, ohne dass das Vergehen hinterfragt wird. Ein kleines Leben führt in einen kleinen Tod. Trotzdem hat es stattgefunden. Klemmer nur die Sprechkanülen an. Halt mich fest. Was auch immer passiert. Ich weiß, wie stur der Todeskampf werden kann. Selbst wenn der Wille zu sterben vorhanden ist, wird sich der Körper wehren. Ich werde den Guido zum Aufgeben zwingen müssen. Besieg mich. Als eine Art sportlichen Wettkampf sieht der Guido das. Er tritt gegen seinen Mörder an und doch muss von vornherein feststellen, wer gewinnt. Ähnlich den Gladiatoren im Circus Maximus. Die zwar möglichst lang durchhalten mussten, aber niemals siegen durften. Wir kommen bedenken, ob der Gute verrückt worden ist. Wie zurechnungsfähig kann er in seinem Zustand überhaupt noch sein? Worauf wartest du denn noch? Sei kein Feigling, lese zwischen den Wörtern. Der Gute wirkt nicht geistig umnebelt. Im Gegenteil, so klar, so energetisch habe ich ihn seit seinem Unfall nicht mehr erlebt. Bring mich um. Bitte. Er hat sich entschieden. Er verlangt von mir, ihm die verlorene Zukunft zu ersparen. Ich überlegte, ob es noch etwas zu besprechen gab. Von der Tötungstechnik abgesehen. Doch es war zu spät, um an anderes zu denken. Also brachte ich mich in Stellung. Der Gute kauert unter mir, ganz ins Eck seines Sofas gedrückt. So kann er weder nach hinten noch zu den Seiten entkommen. Versprich mir, dass die Augen zu machst, Güter. Mach sie zu und nie wieder auf. Schau mir nicht zu dabei. Konzentrier dich drauf, die Augen zuzuhalten. Sonst breche ich ab und lass dich allein. Der Güter versteht meine Dringlichkeit. Versteht, dass er gehorchen muss. Ein letztes Mal drückt er seine Sprechkanüle. Aus. Sein letztes Wort. Auch ich antworte auf Japanisch. Maxa. Der Karate befehlt zur Meditationsphase. Schließ die Augen. Konzentrier dich auf deinen Atem. Konzentrier dich auf den letzten Atemzug, Güter. Dann gab er sich mir völlig hin. Kein Wunder, dass in den Hotels ein Haufen Nutten sein. Im Februar waren die Elena und ich auf der Rückreise von einem Aufenthalt an der Côte Bleue. Bei Valence checkten wir in einem Autobahnhotel ein. Es gab keine Rezeption. Alles wurde im Automaten vor der Eingangstür geregelt. Im gesamten Gebäude ist es still, leblos. Als wir zum Getränkeautomaten im Erdgeschoss gehen, der einen Frühstücksraum ersetzen soll, treffen wir keinen einzigen Menschen. Stundenlang zappten wir durch irgendwelche langweiligen Sendungen, wie sie wahrscheinlich nur das französische Fernsehen ausstrahlen kann. Schließlich treten wir ab und die Elena schlief wie gewöhnlich sofort ein. Eine Weile hörte ich noch den Lärm von der Autobahn zu, der durchs Fenster drang. Was das Meinen uns weckt? Es ist 2 Uhr morgens. Es kommt vom Gang. Eine kleine, dünne Stimme. Unablässig macht sie auf sich aufmerksam. Und niemand kümmert sich darum. Wir müssen nachschauen gehen. Die Eltern müssen das doch hören. Die Elena zog unsere Tür ein Spaltbrett auf und blinzelte in den neobeleuchteten Flur. Vorne an der Treppe saß das weinende Kleinkind auf dem Boden. Glas. Fast durchsichtig. Mit zerrauften, wild gelocktem Haar. Tränen standen in den geröteten Augen. Er trug einen rosaroten Hello Kitty Pullover und kleine Ohrringe in beiden Ohrläppchen. Vorsichtig nähert sich die Elena dem Mädchen und flüstert. Qu'est-ce que tu as, ma petite? Pleur pas, chérie, pleur pas. Schon sitzt die Elena auf der Treppe, das Mädchen im Arm. Sie streichelt und wiegt das Kind. Tu vas bien se passer. Allmählich beruhigt sich das Mädchen und schluchzt nimmer. Elle est où, ta mère? Es ist höchstens 1 Jahr alt. Es wirkte völlig normal, die beiden ineinander verschlungen zu sehen. Was gehörten sie zusammen? Die Elena wies mich an, nach den Eltern des Mädchens zu suchen. Fast hätte ich nicht reagiert. Denn neben mir saßen ja Mutter und Kind. Das Kind war hingefallen und hatte sich wehgetan. Die Mutter hatte es in den Arm genommen. Nix. Wo schaust du nachschau? Nix. Niemand. Nirgends. Die ist total erschöpft, die Kleine. Wir nahmen sie mit in unser Zimmer und gaben ihr zu essen und zu trinken. Banane, Kekse, Milchbrötchen. Das Mädchen hatte Appetit. Ich putzte mit einem Badetuch sein Gesicht und seine Händchen. Dann legten wir es in unser Bett. Die Elena deckte es sanft zu und legte sich daneben. Sie braucht eine neue Windel. Sobald die Geschäfte offen haben, muss schon eine kaufen gehen. Hastig füllte ich den Einkaufswagen mit Nahrungsmitteln, Getränken, Kinderkleidung, ein bisschen Spielzeug. Auch Windeln, Bilderbücher, einen Sonnenhut für Babys, verschiedene Schnuller. Und obwohl er teuer ist, kaufe ich einen Kindersitz. Von dem Mädchen kommen unverständliche Vokale. Ein freundliches Gelalle mit vielen A's. Anna? Lara? klingt wie Sarah. Das passt zu ihr. So werden wir sie nennen. Sarah. Die Wintersonne, die hinter der Autobahn aufgegangen ist, leuchtet flach und schneidend den Hotelparkplatz aus. Ich trage eine Sonnenbrille, was ich sonst nie tue. Die Elena, ebenfalls mit einer Sonnenbrille, beugt sich über die Sarah. Sie scheint ihr Kind vor der aufgehenden Sonne zu schützen. Und? Wohin soll die Reise jetzt gehen? In gewisser Weise eine ernst gemeinte Frage. Noch könnten wir zu einer Polizeistation fahren und das Kind abgeben. Die Sarah sagte wie verrückt an dem dicken Latex-Schnuller, den ich gekauft hatte. Immer demselben. Die kommenden 3 Monate des Jachttags über noch selten davon ab. Wann immer wir ihn ihr wegnahmen, setzte sie sich zur Wehr. Niemals schlief die Sarah ohne diesen Schnuller ein. Auch im Mai trug sie ihn in den Mund. Die Felskante von meinen Füßen. Ich schaue geradeaus. Schaue dem Berg dabei zu, wie in die Tiefe stürzt. Als würde die Sonne, die vom wolkenverhangenen Himmel fällt, ihn mit sich reißen. Wenn ich die Sarah im Arm hielt und die Elena uns betrachtete, dann fühlte ich mich doppelt gelebt. Ich erfreute mich sogar daran, Sarahs Windeln zu wechseln, weil jetzt alles an Sinn zu ergeben schien. Unser Leben war weiter von Einsam und Bedeutungslosigkeit entfernt, als ich mir das je vorstellen hätte können. Gerold, endlich melde ich dich wieder einmal. Ich hab zu viel zu tun im Moment. Es ist gut, dass du einmal arbeitest. Nicht allem leid eine Elena. Kein Mensch hat je von der Sarah erfahren, die seit Februar bei uns lebte. Sie tauchte in der Heldendankstraße unter und nie wieder auf. Von Woche zu Woche wurde es unmöglicher, der Situation zu entkommen, in die wir uns gebracht hatten. Boah, das stinkt aber, Mademoiselle. Noch heute habe ich Sarahs Stimme im Ohr, wie sie dieses Wort aussprach. Papa. Vielleicht war es das erste Wort, das sie sagte. Sie wusste nicht, was es bedeutet. Aber sie wusste, dass ich es war, der Papa. Ein Mann soll nicht von seiner Frau leben, von seiner Freundin, Mani. Die Elena und ich sind seit bald 20 Jahren zusammen. Aber verheiratet seid ihr es nicht. Heiraten und Kinder kriegen solltet ihr es. Nachher schaut alles anders aus. Nachts halte die Sarah manchmal ohne Vorwarnung los und ließ sich lange nicht beruhigen. Ich machte mir Sorgen wegen der Nachbarn, denen ihr Weinen aufgefallen sein musste. Wir besorgten einen langohrigen Stoffhasen und ein Nachtlicht und ließen unser Mädchen zwischen uns schlafen. Es ist fast dunkel jetzt. Die würden sie in ein Waisenhaus stecken. Wir gingen den steilen Forstweg hoch, der über den Breitenberg auf einer wenig bekannten Route zum Staufen führen sollte. Waisenhäuser gibt's nicht mehr. Die Sarah im Trag sitzt auf Elenas Rücken. Es war das erste Mal, dass wir zu dritt in die Berge wanderten. Das Wetter war ähnlich wie heute, diesem 8. Mai. Genau 5 Monate ist es jetzt her. In ein SOS-Kinderdorf wird sie kommen. Und später wird sie Pflegeeltern kriegen, wenn sie niemanden finden, dem das Kind gehört. Vielleicht können wir sie adoptieren, ganz offiziell. Der schmale Waldpfad führte wie eine Waldtreppe über Steine, Wurzeln und lehmige Erde beinahe senkrecht drauf. Das Gehen mit der Sarah auf dem Rücken war anstrengend. Der Elena und Ewe wechselten uns ab. Wir konnten nie ein Kind adoptieren. Vor allem kannst du es mir vorher gestohlen haben. Der schattige Waldboden war feucht und rutschig. Beinahe trat ich auf einen kleinen Frosch. Gerade wollte ich ihn Sarah zeigen, da sprang er weg. Wir müssen Pässe besorgen. Und für die Sarah, indem sie als unser Kind ausgewiesen ist. Irgendwelche Ausweise, damit wir zu dritt Europa verlassen können. Rechts die überhängenden Felswände des Breitenbergs, dahinter die Gipfel des Staufens. Es wäre ein mühsamer Anstieg gewesen, vor allem weil in dieser Höhe noch Schnee lag. Weil kann es nicht mehr sein, so steil wie der Weg ist. Rasch verging der Sarah der Spaß an unserem Ausflug. Festgeschnallt auf meinem Rücken strampelte, weinte, schrie sie. Wir sind gleich da. Wenn der Papa sich nicht täuscht. Wenn der Papa sich nicht täuscht. Selbst wenn wir jemanden finden, der besser besorgen kann. Wie soll man denn das teilen? Hat die Elena nicht immer prophezeit, dass alles gut wird? Das Zweifeln, in das sie sich neuerdings fallen lässt, das geht mir auf die Nerven. Alles war ein schrecklicher Fehler gewesen, bei dieser Bergwanderung. Wir wollten nur noch nach Hause, zurück in unser Versteck. Dort war doch alles gut. Entscheiden, vom Aufstieg auf den Gipfel abzulassen und stattdessen entlang des Fallbachs eine leichtere Route zurück ins Tal ausfindig zu machen. Ein abgeschiedenes Gebiet ringen wir vor. Ein nicht gekennzeichneter Fleck auf der Wanderkarte. Bald verliert sich der Weg in einem verwilderten Waldstück. Ich bildete mir ein, eine Art Pfad zu erkennen, der steil abwärts in ein unübersichtliches Terrain führte. Wartet da auf mich. Ich will kurz den Weg erkundigen. Bald verfing ich mich in einem Dickicht von Dornen, Geäst, Gestrüpp. Unmöglich konnte das der Weg sein, den ich suchte. Ich kehrte um. Da deckte die Elena ein gutes Stück entfernt zwischen den Bäumen. Nix! Schrie ich. Das bringt nix da! Die Elena hörte mich und drehte sich in meine Richtung. Die Sahara auf ihrer Schulter schaute in die Luft. Ein Schnuller im Mund. Mit beiden Händen hielt die Elena die Füße der Kleinen fest. Dann rutschte Elena nach hinten ab, ohne Vorwarnung, von einem Moment auf den anderen. Völlig lautlos kippten die beiden nach hinten weg. Kein Schrei, kein Krachen. Sie mussten selber zu überrascht gewesen sein, um zu reagieren. Der Boden hinter Elenas Füßen musste abgebrochen sein und sie aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Vielleicht hatte die Sahara sich auch ruckartig bewegt und die Elena nach hinten gerissen. Und ich erschreckte die beiden mit meiner verdammten Schreierei. Sie verschwinden. No! Ich weiß nicht, wie lange ich am Rand der Schlucht kauerte und hinunterblickte. Niemand würde hier einen derartigen Abgrund vermuten. Ich hielt mich an einer Wurzel fest, die aus der Wand ragte, und beugte mich so weit wie möglich nach vorne. Ich schrie den Abgrund an. Schweigen. Nichts als Schweigen kam zurück. Nach einer Weile begann ich, über den seitlichen Abhang hinunter zu klettern. Die Elena ist weit im Innern der Schlucht aufgeschlagen. Die Sahara liegt seitlich verkrümmt einige Meter entfernt. Ich bleibe im Dreck und in der Dunkelheit neben den Leichen liegen. Im Blut, im Schmutz. In unser aller Tod. Irgendwann begann ich mit der Arbeit, von der ich gar nicht wusste, warum ich sie tat. Ich drückte Sahara's Körper zur Elena, drehte beide um, Kopf nach unten, dicht aneinander. Fest presste ich die Sahara in die Seite von der Elena rein. Unter Elenas Arm war das tote Kind kaum zu erkennen. Er fühlte nichts, dachte nichts. Mit bloßen Händen begrub ich die einander Verschlungenen. Was ein Material zu fassen bekam, schichtete ich über sie. Erde, Lehm, Matsch, Blätter kratzte ich mit blutigen Fingern zusammen. Mit morschem Holz, Zweigen, Ästen deckte ich dann die Toten zu. Steine und Felsbrocken stapelte ich drüber. Nur Jüglers Waldresten war zu sehen, als ich fertig war. Abgeschnitten von allem Menschlichen war ich. Nie wieder durfte ich dem Menschen in mir erlauben, zurückzukehren. Den Gerold Ebner gab's nicht mehr. Nach zwei Kehren stoße ich auf einen Bach. Ich lasse mich auf die Knie fallen und wasche mir das Gesicht und die Hände. So lange rieb ich die Hände im Kiesgrund des eiskalten Wassers, bis sie taub und steif geworden waren. Keine 10 Minuten später treffe ich auf die Abzweigung, die wir gesucht haben. Ich folge dem Weg hinunter. Die Abhänge des Breitenbergs liegen im Halbdunkel neben mir. Senkrecht stürzen sie wie grauschwarze, steinerne Wasserfälle in die Tiefe. Die Elena mit ihrer Höhenangst hätte hier nicht verweilen können. Direkt vor meinen Augen bricht der Boxberg ab. Die Elena liebte die Berge, die Wälder. So Steilwände hatte sie immer gemieden. Am Rand. Hörspiel von Hans Platzgummer. Nach seinem gleichnamigen Roman. Nacht. Nichts als Nacht um mich herum. Die Kälte ist mir bis in die Knochen gedrungen. Mein Geist aber ist klar, so klar er sein kann, seit die Einsamkeit der letzten Monate begonnen hat, mir die Grenze zwischen Wirklichem und Halluzinierten zu verwischen. Es ist 21.38 Uhr, stockdunkel. Einen einzigen Schritt muss ich noch tun. Es sprachen Gerold Ebner, Rainer Egger, Elena Schertler, Julia Rosa Stöckel, Mutter Lies Marmsola, Großvater Georg Kaser, Guido Senona, Roland Silbernagel sowie Luis Mulser und Leo und Philipp Seppi. Hörspielbearbeitung und Musik Hans Platzgummer. Ton und Technik Daniel Sänger, Sonja Röder und Stefan Piazza. Regieassistenz Lukas Fütterer. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2016. Dramaturgie Uta Maria Heim.